1. Jahwe wer die Erde tat sacklich entleeren und verwusten, aus hen veranden und ihr Bewohner in Alrichtungen zerstreuen. 2. In diesem Gericht wird es keinen Unterscheid zwischen den Menschen geben, Priester und Volk, Herr und Knecht, Herrin und Magd, Verkäufer und Käufer, Leiher und Verleiher sowie Schuldner und Gläubiger werden all dasselbe Schicksal erleiden. 3. Die Erde wird vollständig entleert und geplündert werden, denn Jahwe selbst hat dieses Erteil verkündet. 4. Die Erde wird trauen und verdoren, der gesamte Erdkreis wird dahinschwinden und verwelken, und selbst die angesehensten Persönlichkeiten unter den Menschen werden dahinschmachten. 5. Die Erde ist entweit worden, weil ihr Bewohner die Gebot übertreten, das Gesetz missachteten den Jugend Bund gebrochen haben. 6. Aus diesem Grundversat ein Flutsch die Erde, und ihr Bewohner müssen die Konsequenzen tragen, daher sind die Menschen auf der Erde ausgedort, und nur wenig überleben bleiben zurück. 7. Der Most trauert, der Weinstock verdort, und all, die einst fröhlich waren, süßen nun in Trauer. 8. Der fröhlich Klang der Pauken ist verstummt, der Lärm der Feinden hat ein Ende gefunden, und die heitere Melodie der Zither ist nicht mehr zu hören. 9. Man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang, und der Barochen Trank schmeckt den Trinken bitter. 10. Die einst bedeutungslose Stadt liegt in Trummen, und Jeds Haus ist unzugänglich verschlossen. 11. Auf den Gassen klagt man über den Mangellen Wein, den Alfreud ist verschwunden und Jeglicher Frosin von der Oder gewitchen. 12. In der Stadt Blätle Diglich verwastung Zurück, und die Tor sind vollständig zerschlagen. 13. Denn so wird es der Oder unteren Volken ergehen, anlich wie bei der Oliven Ernt, wenn nur noch wenig Frukte übrig bleiben, oder bei der Nackles Nack der Weinend. 14. Die Überlebenden erheben Lord Jubelruf und Preisen im Western die Magestadt Jahwes. 15. Die Schalb sollen die Bewohner des Ostens Jahwe ehren und die Menschen den Kusten sollen den Namen Jahwes, des Gottes Israels, Preisen. 16. Vom Ende oder Horen wa Lobgesange, die den from men Herrlichkeit zu sprechen. Doch ich sage, ich bin von Krankheit befallen. Wie he mir. Die Trulosen handeln veriterisch, ja, sie begehen schandlichen Verit. 17. Schrecken, Fallgruben und Schlingen erwarten dich, Bewohner der Oder. 18. Wer vor dem Geruch des Schreckens fleet, wird in ein Fallgrub stürzen, und wer aus dieser Grube entkommt, wird sich in eine Schlinge verfangen. Denn die Schlüsen des Himmels offenen sich, und die Fundamente der Oder beben. 19. Die Erde zerbricht und zerspringt, sie reißt auf und bricht aus inander, sie schwankt und turmelt. 20. Die Erde schwankt wie ein Betrunkener und wankt wie ein provisorisch Hart. Die Last Ihre Übertretungen ist zu groß für sie wird fallen und sich niemals wieder erheben. 21. An jenem Tag wird Jahwe die himmlischen Heerscheren in der Hohe und die Könige der Oder auf der Oder zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. 22. Sie werden wie Jefangin in ein Grub gesperrt und unter Verschluss geholten, erst nach langer Zeit wird sich Jahwe ihre Nadiger nehmen. 23. Der Mond wird sich schamen und die Sun wird verblassen, denn Jahwe der Heerscheren wird sein Königsherrschaft auf dem Berg Zion und in Jerusalem antreten, und vor seinen Altesten wird sein Herrlichkeit lübten.